Und du, Vater, lass mich runter. Ich sag dir, mir wird wirr. Stellst ein, sonst ich erbrechen. Der Rundflug unser Flug bekommt uns Kindern sehr klug. Das saust so. Lass mich runter. Lass mich runter.